Kolay bir şey yapacağım. Penisoğan. Müthiş ya. Dankeschön. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Köpke, ich bin der Diensthabende Arzt auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Patientengespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Jawohl, Dankeschön. gerne. Kurz zum Ablauf, ich werde Ihnen jetzt ein paar allgemeine Fragen stellen, dann können wir zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Karl Otto. Karl Otto. Otto mit Doppel-T in Ja, der Mitte. immer. Ja. Otto mit Doppel-T. Wie alt sind Sie, Herr Otto, und wann genau sind Sie geboren? Ich bin 63 Jahre alt und bin geboren 1960 am 1. März, 1. März 1960. 1960, ja. Okay. Jawohl. Danke. Wie groß und wie viel wiegen Sie zurzeit, Herr Otto? Ich bin 1,65 groß und wiege 80 Kilo. Vielen Dank für die Informationen. Was führt Sie zu uns, Herr Otto? Was kann ich für Sie tun? Ich habe seit 2 Tagen Schmerzen im Oberbauch. Beziehungsweise hier im Bauch tut es weh. Wo genau sind die Schmerzen? Im Oberbauch, in der Mitte oder rechte oder linke Seite? In der Mitte. In der Mitte. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindern oder verstärkt? Haben Sie bemerkt? Haben Sie etwas Nein. Medikamente eingenommen oder etwas lindernde? Nein. Okay. Nein. Ich habe immer Schmerzen. Also das seit 2 Tagen habe ich das und das ist immer da. Haben die Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Kann ich Ihnen nicht sagen. Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus, Herr Otto? Ich zum Beispiel in Ihrem Brustkorb oder in der unteren Bauch? Ganz In Hin ehrlich, wenn Sie mich so fragen, dann strahlt das in den, ja, so in den Rücken strahlt es aus. Ich habe das Gefühl, dass es in den Rücken ausstrahlt. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber ich habe das Gefühl, dass es in den Rücken ausstrahlt. Ja, ich verstehe. Ich möchte sagen, könnten Sie die Schmerzen etwas genauer beschreiben? Sind die Schmerzen eher dumpf, drückend, gürtelförmig, wellenförmig? Kann ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht, was das für Schmerzen sind. Sind die Schmerzen verbunden mit der Nährungs, Bewegung oder Atmung? Haben Sie solche Beschwerden bemerkt? Nach dem Essen zum Beispiel sind die Schmerzen immer schlimmer geworden oder bei der Bewegung schlimmer? Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es bei der Bewegung etwas mehr. Vielleicht wird es bei der Bewegung etwas mehr. Ich habe nicht darauf geachtet. Ja, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht, 10 sehr starke Schmerzen entspricht, Herr Otto? Nochmal, das müssen Sie nochmal wiederholen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Es gibt eine Schmerzskala, es ist nicht so objektiv, aber wir müssen wir brauchen das, um diese Schmerzen einzustufen von 1 bis Ja, 10. Ja, ja, wobei 1 sehr leicht, 10 sehr starke Schmerzen entspricht. ja. Wie können Sie diese Schmerzen einstufen? Die Schmerzen. 8 oder Die 7 sind oder schon so bei 6, 7, würde ich sagen. Sie haben gesagt, die Schmerzen strahlen in der Rückenbereich und leiden Sie an saures Aufstoß oder Sodbrennen? Boah. Noch, ja, ich habe immer Sodbrennen. Das stimmt, ich habe Sodbrennen. Ja, brauchen Sie 2 Kissen oder mehr zum Schlafen? Haben Sie Probleme beim Schlafen, zum Beispiel einzuschlafen? Das ist mir nicht aufgefallen. Verstehe. Haben Sie Brustschmerzen? Haben Sie enge Gefühle oder das Gefühl, ob jemand auf Ihrer Brust sitzen würde? Ja, Ja. eng, ja. Ja, ich verstehe. Jetzt möchte Eng, ich ja. diese Gespräch pausieren und Ihnen einen EKG schreiben lassen, weil gibt es eine, Dankeschön, könnte es ein dringliches, so machen wir jetzt Ihre Bluthochdruck messen und EKG schreiben lassen. Super. Okay, alles klar. Machen Sie das bitte. Okay, Machen Sie, dass die Schmerzen weggehen. Dankeschön. Okay. Okay, jetzt alles in Ordnung, Herr Otto. Das ist bei keine Probleme bei der EKG und alles in Ordnung. Jetzt werden wir Ich habe unser immer noch, ich Gespräch habe weiter. immer noch die, ich habe immer noch die Beschwerden hier im Oberbauch. Ja, Sie sind bei uns in guten Händen. Seien Sie bitte ein bisschen geduldig und nach dem Gespräch werde ich Sie ein Schmerzmittel anbieten. Okay. Danke. Vielen Dank Ja, für das die, ist sehr nett vielen von Dank Ihnen. für die Danke. Aufmerksamkeit. Und jetzt haben Sie Atemnot oder haben Sie solche? Zum Nein, ich Beispiel habe bei keine der Bewegung, Atem. beim Treppensteigen, beim Gehen. Nein. Nein, habe ich nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Ich verstehe Sie. Dann könnte es sein. Leiden Sie unter Übelkeit oder mussten Sie sich übergeben? Ja, wenn ich diese Schmerzen jetzt habe, habe ich auch Übelkeit. Ich verstehe. Aber haben Sie sich nicht erbrochen, oder? Bitte? Haben Sie sich nicht erbrochen, oder? Haben Sie erbrochen? Nein, habe ich nicht. Ah. Nein. Haben Sie Beinödeme bemerkt bei den geschwollenen Beinen? Nein, habe ich nicht bemerkt. Wissen Sie, ich bin ja sonst gesund. Ich nehme ja sonst gar keine Medikamente ein. Ich bin ja sonst gesund. Ja, ich verstehe Sie. Es könnte es sein, vielleicht eine akute Probleme, eine dringliches Problem. Ich würde gerne nach Ihrer Lebensgewohnheiten fragen jetzt. Rauchen Sie, Herr Otto? Ja, ich rauche. Wie viel Zigarette pro Tag und seit wann rauchen Sie? Boah, ich bin jetzt 63 Jahre alt. Um ehrlich zu sein, rauche ich schon bestimmt 30 Jahre lang. Oh. Das ist aber sehr zu viel. Und wie viele Zigaretten pro Tag? Ich würde sagen, so zwei Packungen am Tag. Oh, ich verstehe. Zwei Packungen. Ja, ich empfehle Ihnen ein bisschen reduzieren. Vielleicht es gibt eine Möglichkeit mit diesem aktuellen Ach, das habe Beschwerden ich schon mit. alles probiert, das geht nicht. Ich rauche einfach zu gerne. Oh ja, ich verstehe Sie. Jetzt möchte ich Sie über Ihre aktuelle Beschwerden etwas anderes fragen stellen. Haben Sie Schluckprobleme oder Schluckbeschwerden, zum Beispiel. Schluckbeschwerden habe ich nicht. Nein, ich kann sehr gut essen. Okay. Ihr Appetit ist alles in Ordnung. Haben Sie in der Ja, ich letzten habe Zeit. jetzt Beschwerden jetzt nicht, aber normalerweise habe ich guten Appetit, ja. Ich verstehe sehr gut. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollte Ab- oder zugenommen? Nein, normal. So Das geblieben. freut mich. Ich Ja, ich würde verstehe. sagen, ich habe nicht abgenommen. Vielleicht ein Klar. Kilo. Klar. Und haben Sie Fieber gemessen? Nein, habe ich nicht gemessen, Okay. aber ich fühle mich nicht warm. Okay, sehr gut. Leiden Sie unter Nachtschweiß? Nein. Ich verstehe jetzt. Okay, ich möchte jetzt ein bisschen kurz Zusammenfassung machen. Wenn ich etwas falsch sagen, könnte Sie mir korrigieren, können Sie mich führen. Jawohl. Seit 2 Tagen haben Sie im Oberbauch Schmerzen. Es ist langsam aufgetreten, im Laufe der Zeit immer schlimmer geworden. Seit 2 Tagen diese Schmerzen strahlen in den Rücken und auf einer Schmerzskala bei 6 oder 7 liegen. Sie klagen vielen Monaten oder viele Wochen Sodbrennen. Und sie habe Gefühl, dass etwas enge Gefühl in ihrem Brust. Könnte sie mir diese enge Gefühl etwas genauer beschreiben? In der hinter dem Brustbein oder überall im Brustkorb Ich lokalisiert? zeige ihn nur. So. Oh, entlang Ösophagus, entlang So. Zischspeiseröhre. So, als ob einer drauf sitzen würde. Oh, ich verstehe. Es brennt auch ein bisschen. Es Brennt. brennt auch ein. Ja, es brennt auch ein bisschen. Nein, verstehe Sie. Dankeschön. Jetzt würde ich gerne nach Ihrer Vorgeschichte fragen, Frau, Herr Otto. Sie haben gesagt, Sie haben kerngesund, aber leiden Sie an Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ich bin eigentlich gesund. Ich habe keine Erkrankungen. Mhm. Ich Das bin freut gesund. mich, das ist sehr gut. Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich eine bestimmte Medikamente ein? Medikamente? Ja, also zum Beispiel Schmerzmittel, Baldrian zum Schlafen zum Beispiel und Ja, anderen. verstehe. Ehrlich gesagt, nein. Das freut auch mich. Sind Sie schon mal operiert worden, Herr Otto? Bitte? Sind Sie schon mal operiert worden, Herr Otto? Eine Minute, ich mache mal erstmal die Ja, Kopfhörer dran. Ja, natürlich, sofort. natürlich. Bitte Okay, sofort. kein Problem, natürlich. Eine Sekunde, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Achso. Bemerkt, ich habe ein. Bitteschön. Okay. Ich habe gerade bemerkt, dass ich eine Frage vergessen habe. Darf ich fragen, Okay. eine Frage über Ihren Stuhl? Haben Sie Probleme bei der Stuhlgang oder mit der Masse lassen? Herr Otto? Also heute hatte ich Durchfall, aber normalerweise habe ich ganz normalen Stuhlgang. Wie oft gehen Sie Toilette bei der Durchfall? Mindestens Heu fünfmal, sechs. einmal heute. Heute einmal. Einmal, okay, wässrig. Haben Sie Blut bemerkt oder etwas anderes Nein. Ungewöhnliches bemerkt in Ihrem Stuhl auch? Nein. Haben Sie gelbliche Farbveränderung bei Ihren Augen bemerkt oder auf die Haut bemerkt? Nein. Ich glaube so nicht. Okay. Jetzt würde ich über Ihre Voroperationen fragen. Sind Sie schon mal operiert worden? Sie haben nein gesagt, ich glaube. Nein, ich glaube, ja doch, als Kind hatte ich eine Blinddarmoperation. Als Kind. Das ist aber schon sehr lange her. Sind Operationen komplikationslos verlaufen, oder? Ich glaube ja. Sehr gut, das freut mich. Sind bei Ihnen Allergien bekannt, Herr Otto? Ja, ich habe eine Penicillinallergie. Wie reagieren Sie darauf? Das war ganz schön schlimm. Da ist mein Hals ganz dick geworden und ich hatte am ganzen Körper Ausschlag. Jetzt würde ich gerne über Ihre Lebensgewohnheiten widersprechen. Sie haben gesagt, seit 30 Jahren Sie rauchen Nee, nee, mehr. na, anders. Anders. Bis jetzt perfektes Deutsch, bis jetzt überhaupt kein Fehler. Ich würde über die Lebensgewohnheiten widersprechen. Wenn man widerspricht, ich würde gerne wieder über die Lebensgewohnheiten sprechen. Wenn man widersprechen sagt, heißt das, ich widerspreche Ihnen. Ich sage das Gegenteil von dem, was Sie sagen, widersprechen. Ich Okay? verstehe jetzt. Ja, Ich ja, möchte ja, gerne wieder darüber sprechen. Da muss das dazwischen immer. ja. Dazwischen, ja, wir haben. Ich würde gerne wieder über die Lebensgewohnheiten sprechen. Okay? Ja, ich würde gerne wieder über Ihre Lebensgewohnheiten sprechen. Ich hab einen Fehler gefunden. Dankeschön, Dankeschön. Sie haben gesagt, dass seit 30 Jahren rauchen Sie 2 Packungen pro Tag. Und Ja. trinken Sie Alkohol, Herr Otto? Nur ein Bierchen am Abend. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Nein, ich nehme keine Drogen. Das freut mich. Sehr gut. Leben Ihre Eltern noch, Herr Otto? Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Ich bin früh Oh. ausgezogen von zu Hause. Ich weiß nicht, ob sie leben oder nicht. Ich kann ihnen das nicht sagen. Es tut mir leid, aber haben Sie einen Bescheid bekommen von Ihrem Familie? Haben Sie eine andere? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass mein Vater in jungen Jahren schon einen Herzinfarkt hatte, aber ich weiß Oh, nicht, was wir tut mir jetzt leid. machen gerade. Ich habe keinen Kontakt zu denen mehr. Ich verstehe, aber nur, es ist eine Frage wichtig für mich. In Ihrer Familie gibt es eine Krebserkrankung oder eine Das weiß ich wichtige? nicht. Okay. Herzinfarkt hatte mein Vater, aber Krebs weiß ich nicht. Okay, ich verstehe. Was machen Sie beruflich, Herr Otto? Ich bin Dachdecker. Dachdecker. Ja. Aber da ich jetzt natürlich 63 Jahre alt bin, bin ich berentet. Ja, ich verstehe. Davor Arbeit haben Sie als Dachdecker gearbeitet. Okay. Genau. Wie ist Ihre Familienstadt, Herr Otto? Verheiratet, ledig. Ich lebe alleine. Möchten Sie über dieses Thema mit mir sprechen? Ihre Frau ist vor schon gestorben, oder? Ach so, ich habe nie geheiratet. Oh, ich verstehe. Ja. Das bedeutet, haben Sie kein Kinder, oder? Oder haben Sie Kinder? Richtig, ich habe keine Kinder. Ja, Herr Otto, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Und jetzt würde ich gerne über meine weitere Prozedere berichten. In erster Linie werde ich Sie körperlich untersuchen, anschließend Ihnen Blut abnehmen. Dann werde ich Sie ein Bauchultraschall durchführen und einen Wieder-EKG schreiben lassen. Nochmal. Einen Wieder-EKG schreiben lassen. Zweiten EKG, ich möchte sagen. Wieder ein EKG schreiben lassen. Wieder. Ich glaube, ich benutze wieder immer falsch. Immer Alles falsch. gut. Ja. Alles gut, okay. Alles klar, ich bin damit einverstanden. Dankeschön, Dankeschön. Haben Sie Fragen an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Ich empfehle Ihnen nicht zu, weil Sie sollten hier bei uns mindestens 2 oder 3 Stunden bleiben. Warum? Warum? Weil Sie haben Sie haben jetzt mich doch ein schon Ak unter, Sie haben mich doch untersucht. Geben Sie mir meine Medikamente und ich gehe nach Hause. Aber Untersuchung besteht aus 3 Schritten. Erstmal ein Anamnesegespräch. Wir haben gerade diese gemacht. Und auch wir brauchen Laboruntersuchungen und körperliche Untersuchungen dann. Und das bedeutet, ich taste Ihren Bauch ab und höre Ihr Herz und die Lunge ab. Und dann die dritte Schritte ist auch Diagnoseverfahrung, wie Bildgebene oder andere Untersuchungen. Und nach die alle 3 Schritten die Untersuchung wird beenden. Aber bis jetzt, wir sind in die erste Teil jetzt. Ja, das bedeutet, Sie sollten hier bei uns bleiben. Also gut, ich bleibe noch ein paar Stunden und dann gehe ich nach Hause. Alles klar. Ja, das kriegt. Vielen Dank für die Verständnis. Alles klar. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Haben Kollegen oder Dann Kolleginnen andere Fragen? Hocam bir şen am abend bir şen was bedeutet bir şen? noch mal. Was habe ich das gesagt? Sie haben gesagt bir şen am abend Ha. Alkohol. Okay. Ein Flaschen. Ein Bier. Schen. Bierchen. Biracık. Bir biracık. Biracık. Bir biracık içiyorum akşam demek istedim. Bierchen. Ya. Biracık. Hocam şöyle de bir şey söylüyorlar genelde aslında şeyde gönem ya. Yani kendine onu aslında hediyeden ziyade Türkçesi ne acaba onun karşılığı? Ben onu da Ödüllendirmek, çeviremedim hocam. kendine hediye etmek, kendine Çok görmüyorum gibi. ödüllendirmek anlamında. Hayır, Kendimi çok ödüllendirmek anlamında. Ödüllendirmek anlamında. İş gönüm ya da aslında. iş gönem ya. Genau. Gönne. İş gönüm ya. Ama onu... Visit Ja, bitte? einmal durchall haben Sie aufgefallen, aber wie sieht Ihre Stuhlgang genau? Können Sie genau beschreiben? Durchfall, normale Farbe. Wie, so ein bisschen wie Wasser. Ich denke, keine Frage. Alles hat gestellt. Ein wichtiges Wort. Ja, ich Alle habe alle Fragen, Fragen gestellt, alle, ja, alle aber ich habe Fragen haben keinen wir gestellt. Verdacht. Yes. Könnten wir also das Gespräch anfangen? Okay, alles klar, fangen wir an. Guten Morgen, Frau Oberärztin. Ich habe gerade eine neue Patientin gesehen. Haben Sie Zeit für mich, um sie zu vorstellen? Ja, sehr gerne, fangen wir an. Dankeschön. Herr Karl Otto, er ist 63 Jahre alt und ist am 1. März 1960 geboren. Er ist 1,65 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Herr Otto stellte sich heute bei uns seit 2 Tagen bestehende, progredierende und mittleren Oberbauchschmerzen vor. Er gab an, dass die Schmerzen langsam aufgetreten, im Laufe der Zeit schlimmer geworden und strahlende Schmerzen in den Rückenbereich. Und sie auch gab an, bei der Bewegung hätten die Schmerzen immer schlimmer geworden, aber gibt es keine. Moment. Wie bitte? Hätten die Schmerzen schlimmer geworden, können Sie nicht sagen. Oh, okay. Hätten die Schmerzen, also Schlimmer. entweder, nein, entweder hätten die Schmerzen zugenommen oder sind die Schmerzen schlimmer geworden. Also, die Schmerzen sind immer schlimmer geworden oder seien immer schlimmer geworden, also mit sind, ne, ist schlimm geworden, oder hatten oder haben zugenommen. Sind zugenommen? No. Nein. Oh, Okay. danke schön. Die Schmerzen hätten im Laufe der Zeit immer zugenommen. Und Jawohl. könnte es Das war sein. gut. Und die Schmerzen würden auf einer Schmerzskala bei 6, 7 liegen. Und sie klagte über Sodbrennen, enge Gefühl hinter dem Sie? Brustbein. Sie? Ah, er. Ja? Er klagte über Sodbrennen Nee, und klagte nicht. Er klagt noch. Er hat es ja immer noch. Es ist ja nichts Neues, oder? Oder war das ja. einmal nur? Was hat er gesagt? Nein, das ist immer noch Er Klage. klagt. Er klagt. Klagt. Ja, doch, er klage, genau. Ja. Er klagt über Sodbrennen, Angina pectoris wie enge Gefühl, aber könnte es sein, Angina pectoris für diese enge Gefühl, Beklemmung in der hinteren Brustbein und Nausea ohne Emesis, Fragen nach Dyspnoe, Ödeme bei der Bein, Gewichtverlust, Fieber, nächtliches Schweiß. Ödeme, nicht Ödeme in bei den Beinen, Ödeme in den Beinen. Okay. Ödeme in der beiden Beine. Oder Ödeme der Beine, glaube ich sogar. Haben Sie Ödeme? Warte mal, was haben wir denn? Wir sagen doch nicht Ödeme der Beine, ne? In den Beinen. In den In Beinen. den Beinen. Nicht bei. Bei ist falsch. Bald, ja, Aber okay. ist nicht Bald. schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht Danke. schlimm. Dankeschön. Ödeme in den Beinen und Gewichtverlust, Fieber und nächtliches Schweiß wurden von den Patienten verneint. Und sie, okay, das ist alles. Bis jetzt seien bei den Patienten keine Vorerkrankungen bekannt und nehme die Patientin keine Dauermedikation ein und bei dem Patienten wurde, als er Kind war, ein Appendektomie durchgeführt und er sei allergisch auf Penicillin und er bekomme Dyspnoe und Zungenödeme dagegen bekommen und Dagegen sie bekommen? Nein. oder, Alles gut. Er ist allergisch gegen Penicillin und er würde und nicht dagegen einfach weglassen, dagegen nicht benutzen. ah, oh, okay. Er Das ist bekomme Dyspnoe. türkisch. Dagegen einfach Ja, ich weglassen. immer denke Ja, Türkisch. alles gut. Er würde Schwellung im Hals und Ausschlag bekommen, reicht schon. Nicht dagegen. Dagegen sagt man nicht. Und sie, okay, er raucht seit. Entschuldigung, TikTok. Er ist allergisch dagegen, ja, aber er würde dagegen das bekommen nicht. Also wenn man sagt, ja, er ist allergisch dagegen, das ist genau richtig, dagegen allergisch. Aber wenn man sagt, er würde das und das bekommen, nicht mehr sagen, er dagegen bekommen, sondern einfach nur, er würde das und das bekommen. Haben Sie es verstanden? Nicht Ja, ich falsch verstehen. verstanden. Ja, wie können Allergisch diese dagegen, Gegenden? allergisch, ich habe verstanden, genau, aber allergisch dagegen ist richtig, ne? Aber er würde dagegen das bekommen, sagt man nicht. Dagegen sagt Okay. man dann nicht. Okay. Dagegen gehört die Allergie. Okay, allergische Kismet. Genau. Genau. Ich verstehe. Jetzt. Und er rauche seit 30 Jahren ungefähr 40 Zigaretten pro Tag. Und Ja. er trinke ein Fleisch Bier pro Tag und Ja. Drogenkonsum von den Patienten verneint. Er habe seit vielen Jahren nicht mehr Kontakt mit seiner Familie, aber Sein näheres Familie. Ja. seiner Familie und aber er habe gesagt, dass sein Vater leider an einmal Myokardinfarkt. Er sei Dachdecker und lebt alleine. Er habe niemals geheiratet und habe keine Kinder. Anamnestische Angaben deuten am ehesten auf ein Gastritis oder Ulcus ventriculi, aber ich bin mir nicht sicher. Was ist die Differential? Genau, sehr gut. Sie sind sich nicht sicher. Also Differentialdiagnose. Was ist Ihre Differentialdiagnose? Ja, mein Differentialdiagnose erstmal ACS. Ich möchte zum Erst diese ausschließen und dann werde ich als Sehr gut. Ulcus duodeni und vielleicht Pankreatitis, weil Schmerzen in Strahlen in der Oberbau und Strahlen der Na. Rücken. Was machen Sie also? Was machen Sie jetzt als erstes dann? Wie wollen Sie Als vorgehen? erstes, Wie wollen Sie am besten vorgehen dann? ja, als erstes werde ich ein EKG schreiben lassen, als am ersten, in erster Linie. Genau. Dann werde ich eher körperliche untersuchen und dann ein Blut abnehmen und diese Parameter ist wichtig für Ein mich. Blut ist falsch. Blut ist Mehrzahl und Blut abnehmen, Blut okay? abnehmen, ja, und für Ja. Laborparameter, Blutbild, Ja. Entzündungsparameter, BSG, CRP und dann Leber-Nieren-Parameter, wie immer. Und Herzenzyme wie Troponin CKMB und dann Pankreasenzyme wie Amylase und Lipase, dann Cholestasenzyme, weil aber er hat gesagt, keine gelbliche Farbveränderung bei ihrem Haut, aber ich möchte diese auch bekommen. Gamma-GT und Bilirubin. Dann werde ich, wenn die EKG und Herzenzyme nicht unauffällig ist, werde ich ein Sonographie Abdomen durchführen. Und wenn es auch unauffällig, werde ich ein OGD durchführen, Ösophagogastroduodenoskopie. Das bedeutet also, wenn Sie das erste Labor machen, Sie nehmen bei dem Patienten Labor ab, ja? Sie kontrollieren die Laborwerte und Sie haben gesagt, Sie kontrollieren alles, und zwar Blutbild, klinische Chemie, Gerinnung. Und bei der Klin also so können Sie sagen, Blutbild, klinische Chemie und Gerinnung. Und bei der klinischen Chemie möchten Sie die Leberwerte mitmachen, Amylase, Lipase, weil Sie den Verdacht, weil Sie auch eine Pankreatitis gleich ausschließen möchten. Entzündungswerte werden sowieso immer mitgemacht. Und Sie wollen auch die Herzenzyme und das Troponin mitbestimmen. Und Ja, wenn im natürlich. ersten Labor das Troponin und die Herzenzyme unauffällig sind, reicht Ihnen das dann schon aus? Aber ich meine, wenn es negativ ist, haben Sie gesagt, machen Sie dann sofort einen Ultraschall vom Bauch und Sie machen direkt eine Magenspiegelung. Reicht Ihnen das erste Labor aus? Nein, ich brauche nach 3 Stunden eine andere Herzenzyme, weil könnte es sein. Aber dieser Patient hat seit 2 Tagen diese Probleme. Ich glaube schon, es Richtig. ist ein bisschen erhöht, aber in der Notfallaufnahme oder so, ich werde das zweite Mal diese Sehr Herzenzyme. gut. Okay, sehr gut. Bin damit komplett einverstanden. Das heißt, weil der Patient seit 2 Tagen Beschwerden hat, würde Ihnen das erste Labor erstmal reichen, dass Sie mit der Diagnostik weitermachen können. Und was ist mit einem Herzultraschall? Ah ja, ich werde diese auch gut, ich muss diese auch machen und Beides, Echo. ne? Dann schicken Sie den Patienten zum Bauchultraschall und lassen natürlich unbedingt auch einen Herzultraschall mitmachen. Ja, Herr Sehr Onkel, gut. Sie Okay, haben recht. und dann als letzte Instanz dann erst die Magenspiegelung. Aber erst wenn das zweite Troponin dann da ist, ne? Sehr gut. Ja, Okay, ja. super. Damit bin Frau ich Oras, einverstanden. ich habe eine Frage. Ich habe diese gelesen in der Amboss oder so. Gibt es für diese Gastritis eine andere Untersuchungsmethode wie Atemtest, Ureas oder pH-Metre? Ist das üblich in der Deutschland ist zu benutzen? Naja, ich glaube schon. Nein. Nein. Dieser Atemtest wird oft mal geschaut mit den für die Gastritis. Macht ihr bei euch in der Klinik? Mein Mann ist in einer größeren Klinik. Also ich mache dir in der eine pH-Metrie-Atemtest bei Gastritis. Nee, ne? Das ist nicht üblich, ne? Das macht man nicht. Nur bei. Warum? Dings machen, wenn eine Therapie eingreifen, dann wird es noch. Also ihr macht das auch nur wegen Helicobacter pylori quasi. Oh. Der Atemtest ist zur Kontrolle nach Medikation gedacht. Ist kein Diagnostik. Okay. Also ihr macht das auch nicht routinemäßig. Nein. Nein. Also keine Ja. routinemäßige Atemtestuntersuchungen. Irgendwie die ja. Ürease-Test mit ÖGD. Urease-Test, Hysamectin, machen wir auch nicht, ne? Ja, also für Helicobacter pylori. Ja. Oh. Das wird aber während der Untersuchung, während der ÖGD immer Ja, gemacht. ÖGD, ja, mit der. Mit Probe, Dankeschön. ne? Bei der Ja. PE-Entnahme wird das mitgemacht, genau. Aber dieser so Atemtest ist Nein. keine Routineuntersuchung. Ja. ÖGD, ja, mit der ÖGD immer HP mit, immer, bei jeder ÖGD, aber das ist ja überall so. Aber Atemtest nicht, nein, ist keine Routineuntersuchung. Ja, danke, Dankeschön. Okay, alles klar. Also Ja, super. danke. Ihre Kritik bitte. Ich bitte Sie um Kritik. Ja, okay. Also, ne? Also. Wäre es richtig, peripheral Ödem Ödem in den Beinen zu sagen? Ja, ich habe Ja, das ist ah. das eigentlich, ja. Hat er gesagt. Er hat ja gesagt, er hat keine peripheren Ödeme. Hat er gesagt. Nein, nicht gesagt. Keine Ödem in Untersuchen. Beinen. Ach so, untersuchen die Beine nochmal auf Ödeme. Ja, das Okay. hat er ja gemacht, Oh. hoffentlich. Haben Sie gemacht, ne? Und 30 Jahre, 2 Packung statt 60 Jahre Packungsjahr. Ah. Besser ist. Ja. Ja. Stimmt. War falsch. 60 Päckies. Ja, Ja. ja. Ich habe 30, vergessen, diese. 30, 30 mal 2 Packungen. Genau, das waren 60 Päckies. Ich habe, Entschuldigung. Ich Es mich sind auch. 60 Päckies Nikotin. Er hat recht. Der ist Ja. Kardiologe, der weiß es auch. Das war falsch. Aber ist nicht so schlimm, dass. Damit fallen sie nicht durch, aber er hat recht. Das sind 60 Päckies. Ja, sie haben nichts. Also insgesamt muss ich sagen, jetzt mal ganz ehrlich, das war sehr flüssig. Das hat mir sehr gut gefallen. Also es war. Arbeiten Sie im Krankenhaus, ja? Bis jetzt, ich habe 2 Wochen lang eine Hospitation gemacht. In der Türkei, ja, ich habe arbeitet 3 Jahre lang Aber in der. hier nicht Hier, gearbeitet? so, nein, hier 2 Wochen lang eine Hospitation gemacht. Und warum können Sie so gut Deutsch? Ich meine, es ist nicht Allah. Vielleicht ich habe eine Fähigkeit, ich weiß es nicht Allah. Yani, Ich alt. ja, ich bin ein bisschen. Seine alt. Ja, Ich ich bin jung. meine alt, wie Sie wissen. So, Sie meinen, es liegt an seinem jungen Alter, oder was? Ja, jungen Alter. Ja, 28 Jahre alt, Okay. bin ich. Ah, ja, aber es liegt nicht. Ich habe auch viele junge Leute gehabt. Egal, auf jeden Fall. Es war sehr flüssig. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wenig, sehr wenig Fehler. Wirklich gut. Also das Deutsch war super schon mal. Aber wichtig ist ja nicht nur, dass man gut Deutsch kann, sondern dass man das auch fachlich versteht, wie man vorgeht. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, mache ich ja immer, versuche ich ja ein bisschen zu verwirren. Ne? Ich mache Ja, das extra. kompliziert machen, ja, ich werde. Damit man das nicht versteht sofort. Deswegen habe ich gesagt, dass ich durch. Aber das ist leider auch in der Realität so. Die Patienten sagen dann, dass sie Durchfall haben. Die Patienten sagen dann, oh, die Beschwerden sind atemabhängig. Und die meinen das aber eigentlich gar nicht so. Ne? Oder sie sagen, ich habe auch Refluxbeschwerden und dann hat der jetzt eine Angina pectoris oder nicht. Ne? Das ist oft so. Und deswegen habe ich das so gemacht. Und trotzdem, was ich gut fand, ist, dass sie gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, es könnte eine Gastritis sein. Es könnte aber auch ein Angina pectoris, ein Akut-Koronarsyndrom sein. Deswegen möchte ich erstmal ein Akut-Koronarsyndrom ausschließen. Und somit haben Sie die Prüfung bestanden. Ja. Oh ja, danke schön. Somit haben Sie wirklich die Prüfung bestanden. Das war sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. Weil Das der Patient Nun, das aus. ist das, was ich. Entschuldigung, Özetlerim. Weil Yusisöle. der Patient hat gesagt, Bewegung abhängig. Extra, habe ich extra Ja, das ist gesagt. extra. Das ist nicht, Ja, gibt es extra. keine Verbindung mit Ja, der aktuellen ja, Beschwerde. ja. Und deswegen, Das ist das, was ich halt auch allen deswegen sagen möchte. Es ist in der Prüfung, glaube ich, nicht wichtig, dass man sofort sagt, es ist eine Pankreatitis oder guck mal, er hat noch gesagt, dritte Differentialdiagnose. Er hat gesagt, eine Ja. Pankreatitis muss ich ausschließen. In der Prüfung wollen die Prüfer nur wissen, dass man weit denken kann und sagen kann, das kann sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das war sehr ehrlich von ihm, ne? Und dann, dass man sagt, das ist doch diese Differentialdiagnose und diese Differential und dass er aber natürlich als erstes das Wichtigste ausschließen muss, und zwar das akute Coronarsyndrom, ne? Das war sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Super. Inshallah, happiness, happiness, happiness, happiness, İnşallah, çok iyi inşallah. yaparsınız. Dualarım da.